globalisierten Welt unter dem Einfluss von mobilen Kommunikationstechniken verändert sich die gesamte Handhabung und das Studium von Musik. Damit wirft sich die Frage auf, ob sich die indisch-klassische Musik in ihrer ursprünglichen Form in Indien erhalten kann. Und was bedeutet dies für Indien als solches? Indian classical music will stay, because it's born the travels of time for 4,000 years. We've had invasions from Persia. Die indisch-klassische Musik wird bleiben. Ihren Ursprung hat sie über all den Wandel der Zeit vor 4000 Jahren. Wir hatten die Invasion aus Persien, die Herrschaft der Moguls. Wenn man sich die indische Geschichte anschaut, gab es immer Zeiten der Fremdherrschaft. Aber die Musik blieb. Wir haben sie angepasst, wir haben unsere Musik vermischt. Immer nur so viel, dass sie als indische Musik erklang. Es hat nie anders geklungen. Es war immer noch indisch. Wenn die Musik eine so lange Zeit, über so viele Jahre überstehen konnte, dann wird die indische Musik sicherlich für immer Bestand haben. Sie wird sich vermischen, sie wird sich weiter verändern, wie die Zeit selbst und wie es sich mit der Zeit verändern wird. Ja, es wird Veränderungen geben, aber die Musik wird immer Bestand haben. What do you think about, for example, if somebody takes a keyboard, an electronic keyboard? Let me tell you, Indian music is played. Dazu muss ich eines sagen. Die indisch-klassische Musik wird hier im Westen gespielt. Musiker aus dem Westen bewegen sich hin zur indischen Musik. Sie lernen indische Musik. So kann man sagen, es wird global. Die Menschen hier versuchen, indische Musik zu lernen. So gibt es keinen Grund zur Sorge, dass die indische Musik aussterben könnte. Es passiert zu viel überall auf der Welt, um diese Musik aufzunehmen. Sie ist dort. Heutzutage ist es die Mutter aller Musik. Ich bin fest davon überzeugt, dass mit der 4000 Jahre alten Geschichte sie niemals sterben wird. Es ist erstaunlich, denn wir haben Texte zu Ragas, ich meine das 5., 6. Jahrhundert, die es noch heute gibt. And when you don't have anything in writing, and still it's there. Maybe because it's spiritual, maybe it's because it has a connection with spirituality. With the wholeness. Yes, with nature. I think that's why it's still there and it will still be there. Und selbst wenn nichts schriftlich dokumentiert wurde, es ist immer noch da. Vielleicht, weil die Musik spirituell ist. Vielleicht, weil sie mit der Natur in Verbindung steht. Ja, ich denke, das ist es, warum es diese Musik immer noch gibt und immer geben wird. Kala Ramnath ist neben ausgedehnten Konzertreisen um den ganzen Globus auch mit Workshops beschäftigt, die sie einem interessierten Publikum im Westen anbietet. Gibt es hier einen besonderen Aspekt für dieses Interesse? Something about this. I just remembered a few years ago I did a workshop for school children in Nottingham in the UK. Ich möchte zu dieser Frage etwas erklären und mich erinnern. Es liegt nun einige Jahre zurück, als ich für Schulkinder in Nottingham in England einen Workshop gegeben habe. Die Kinder lernten eine Komposition von mir. Sie lernten sie nach meinem Stimmungsbild. Und die Kinder weigerten sich, zur westlichen Klangcharakteristik zurückzukehren. Sie sagten, nein, dies ist es, was wir spielen wollen. Und später bekam ich eine E-Mail, in der stand, dass diese Kinder meine Musik so sehr liebten, dass sie zu ihrer eigenen nicht mehr zurückkehren wollten. Can we learn something more in the Western world, right now referring your instrument, for example? Yeah, I mean, I don't know, it depends on the music. If there's something to learn from. Ich weiß nicht, es hängt von der Musik ab. Wenn man etwas von der indischen Technik lernen kann, gerne. Ich habe eine Vielzahl von Studenten, die Jazz spielen und zu mir kommen, um von mir zu lernen. So, ich habe sogar einige Musiker aus der Klassik. Eine Studentin aus China spielt chinesische Musik. Sie kommt zu mir, um zu lernen. Sie spielt die chinesische Violine Erhu. Sie kommt, um von mir zu lernen. Im Vorgespräch zu dem Studio Talk nahm Kala Ramnath Bezug auf einige Besonderheiten in der indischen Kultur, die sich nicht nur in den musikalischen Handlungen niederschlagen. You named me in the pre-talk a very important word. It was the word respect. What's about this item? There are a lot of things I feel. Wie ich es empfinde, gibt es eine Vielzahl von Dingen, von denen westliche Musiker profitieren können, wenn sie lernen, das zu respektieren, was sie haben. Für uns ist es zum Beispiel, wenn wir auf die Bühne gehen, wir würden sie nie mit Schuhen betreten, auch wenn wir im Stehen spielen oder im Sitzen auf einem Stuhl spielen würden. Denn für uns ist das der Keim des Wissens. Es ist die Göttin des Wissens, Saraswati. Wir nehmen dort Platz und das ist der Ort, an dem die Saat des Wissens aufgeht. Wir würden das niemals tun. Und wenn wir ein paar Notenblätter haben, würden wir sie nie mit unseren Schuhen berühren. Selbst wenn sich Papier auf einem Boden befindet, wir würden nicht über dieses Papier laufen. Wir heben es auf, legen es zur Seite, denn es ist das, auf dem wir schreiben. Und noch einige andere Dinge. Wir respektieren unsere Lehrer außerordentlich. Zum Beispiel, wenn es Fragen zur Musik geben sollte und wir unsere Lehrer gerne fragen wollten, wir würden eine passende Gelegenheit abwarten, um ihn fragen zu können. Und selbst wenn wir mit seinen Antworten nicht zufrieden sein sollten, wir würden versuchen, die Antwort selbst herauszufinden, aber nicht mit unserem Lehrer anfangen zu argumentieren. Parampara, damit hat es etwas zu tun. Ich meine, all dies hilft dir für deine Musik. Es pflanzt in dich eine Liebenswürdigkeit ein, die sich in der Musik widerspiegelt. Und diesen kleinen Dingen folgen, ich bin sicher, macht einen zu einem besseren Menschen. Music. I mean, I think these are things which people can learn here. And that would make them better people. We are at the end of our studio talk. It's great that we have you here for today. Pala Ramnath from India, violin player for Hindustani music. Thank you for your coming. Thank you very much for having me. Mit Kala Ramnath im Solospiel und dem Raga Rageshri, einem romantischen Spätnachtraga, wollen wir unsere Sendung beschließen. Auf der Tabla begleitet wieder Vijay Kate. Die Aufnahme findet sich auf Kalas CD Nektar. Sie wurde veröffentlicht im Jahre 2005 beim Label Sensework Music. Thank you.